habe ich mal wieder keinen Bock etwas zu machen. Zu sagen, quälen sie mich wieder, die ganzen Alltagssachen. Es ist immer wieder aufs Neue, dieselbe Scheiße. Freunde kapseln sich ab, ich hab wieder Langeweile. Mein Leben es wird geprägt von negativen Einwirkungen. Neue Leute kennenzulernen, da fahre ich mittlerweile Hemmungen. Weil es dauert nicht lang, das Messer ist im Rücken. Sie soll sich immer nur die schönen Momente im Leben pflücken. Doch wird es mal hart und es kommt, die schweren Zeiten. Heißt es bye bye und die, weil das soll drunter leiden. Genau so ist es in der Liebe, alles nur noch schwierig. Solange das Schöne da ist, danach wird es ausgetauscht für liebig. Man steht morgens auf, fragt sich, was heute vollkommt. Es dauert meistens nicht lange, bis ein Arschritt bekommt. Ja, und dann fragt man sich, wie soll ich jetzt noch handeln. Man verschließt sich komplett, ziemlich selbst gefangen. Ich bin immer noch gefangen, ja, in mir selbst. Es gibt nur keinen mehr hier, der mich jetzt aufhält. Scheiß Qual, ich halt sie nicht mehr aus. Deswegen schrei ich meine Lasten nun aus mir heraus. Bin immer noch gefangen, ja, in mir selbst. Es gibt nur keinen mehr hier, der mich aufhält. Diese Scheiß Qual, ich halt sie nicht länger aus. Deswegen schrei ich meine Lasten nun aus mir heraus. Heute hab ich mal wieder keinen Bock etwas zu machen. Zu sagen, quälen sie mich wieder, die ganzen Scheißgedanken. Wie soll's weitergehen, wie komm ich hier nur raus? Durch den ganzen Scheiß ball ich wieder mal die Faust. Langsam verschwindet die Kraft, ich weiß nicht mehr weiter. Habe mittlerweile Angst, dass ich nur noch scheiter. Viel zu sehr steckt der ganze Kram in mir drinnen. Meine Sicht auf Besserung soll langsam wieder schwinden. Gehe draußen spazieren, seh gut gelaunte Leute. Frage ich mich, wo bleibt der neue Arschtritt heute? Komme ich den für jeden Tag aufs Neue ab? Ich glaube, es hat bin ein Mensch, der nicht mehr lacht. Deswegen gehe ich in den Tiefen weit nun heraus und schrei meine Qualen so wie aus mir heraus. Habe keinen Bock irgendwann in der Klapse zu landen. Deswegen lasse ich Luft ab, bin nicht mehr in mir gefangen. Ja, ich bin immer noch gefangen, ja, in mir selbst. Es gibt nur keinen mehr hier, der mich aufhält. Diese scheiß Qual, ich halt sie nicht mehr aus. Deswegen schrei ich meine Lasten nun aus mir heraus. Ich bin immer noch gefangen, ja, in mir selbst. Es gibt nur keinen mehr hier, der mich aufhält. Diese scheiß Qual, ich halt sie nicht mehr aus. Deswegen schrei ich meine Lasten nun aus mir heraus. Ich bin immer noch gefangen, ja, in mir selbst. Es gibt nur keinen mehr hier, der mich aufhält. Scheiß Qual, fällt sie nicht mehr aus. Deswegen schrei ich meine Lasten nun aus mir heraus.